Thank you. Thank you. Elysium, ihr betreten feuer trunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden hernieder, was die Mode streng getrennt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weint. Thank you. Thank you.